Kapitel 6. Plötzlich hört Emma eine Frauenstimme. Endlich kommt die Frau von der Information, denkt Emma. Was machen Sie da? Schreit Inge Schmidt den Mann an. Sie ist sehr wütend. Gehen Sie von der Tür weg! Der Mann lässt sofort die Tür los und geht zur Seite. Meine Frau ist da drin. Ich weiß auch nicht, was sie hat, aber sie will nicht mehr rauskommen. Frau Schmidt geht zur Tür, drückt kurz dagegen, dann klopft sie. Hey, was machen Sie da? Kommen Sie sofort raus! Passen Sie auf, der Mann ist gefährlich, er hat mich überfallen, ruft Emma. Hören Sie, flüstert der Mann, jetzt ist sie hysterisch. Warum passiert so etwas immer, wenn ich alleine bin und gerade Feierabend machen möchte, denkt Inge Schmidt. Dann dreht sie sich wieder zur Tür. Machen Sie jetzt bitte die Tür auf, ruft sie laut. Ihre Stimme klingt streng. Wir können das sicher schnell aufklären. Emma zieht den Stuhl weg und stellt sich ängstlich in eine Ecke des Raumes. Inge Schmidt öffnet die Tür und kommt herein. Der Mann hinter ihr nimmt einen Stock von der Wand, schlägt ihn Frau Schmidt auf den Kopf. Alles geht sehr schnell. Plötzlich liegt Frau Schmidt auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Emma zittert vor Angst. Sie weiß, sie hat nur eine Chance. Okay, ich gebe Ihnen die Tasche, sagt sie leise und streckt dem Mann langsam die rechte Hand mit der Tasche entgegen. Die linke Hand versteckt sie hinter ihrem Rücken. Der Mann will die Tasche nehmen. Emma holt schnell mit der linken Hand aus und wirft ihm mit Schwung das Chili-Pulver ins Gesicht. Der Mann schreit laut und hält sich die Hände vor die Augen. Emma rennt so schnell sie kann nach draußen.